Am 15. September 2021 hat sich Bundeskanzlerkandidat Armin Laschet den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern in der Wahlarena in Lübeck gestellt. Und zwei von denen, die damals im Publikum saßen, habe ich jetzt zu einem Interview eingeladen. Das sind Maxi und Dolonai. Und Maxi konnte sogar am Anfang der Sendung eine Frage stellen, die ich jetzt hier in anderthalb Minuten kurz nochmal anspielen möchte. Wer die Wahlarena gerade geguckt hat und sich das hier ein bisschen als Revue-Podcast gibt, der kann die nächsten anderthalb Minuten gerne überspringen. Für alle anderen, die wieder ein bisschen Kontext brauchen, kommt hier jetzt Maxis Frage vom Anfang der Sendung. Deutschland hat sich eigentlich dazu verpflichtet, 0,7% für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Das ist bisher aber nicht passiert und auch die Corona-Krise hat die Situation noch mal dramatisiert. Mehr Menschen sind in die extreme Armut gerutscht und deshalb meine Frage, was haben Sie sich für konkrete Maßnahmen überlegt, dass Deutschland als eines der reichsten und privilegiertesten Länder der Welt endlich seine globale Verantwortung ernst nimmt? Also Sie glauben gar nicht, wie Sie mir da aus dem Herzen sprechen. Mit Entwicklungspolitik bin ich eigentlich seit vielen Jahrzehnten beschäftigt. So bin ich eigentlich bei den ersten politischen Aktivitäten, war das Entwicklungshelfer. Und ich finde, wir müssen weiter an diesem 0,7%-Ziel arbeiten. Wir brauchen multilaterale Zusammenarbeit, muss nicht jeder selbst erfinden, sondern wir müssen in Europa gemeinsam unsere Kräfte bündeln, um konkret Armut zu bekämpfen. Insbesondere finde ich für uns in Europa Afrika. Das ist unser Nachbarkontinent. Der hat auch sehr viel Potenzial, wenn man die Menschen lässt, wenn man die Initiativkräfte der Menschen stärkt, meistens übrigens in der Entwicklungszusammenarbeit, die der Frauen. Frauen sind oft die Träger der Entwicklung. Und wenn sie denen ermöglichen, einen kleinen Betrieb zu haben, also Betrieb heißt dann 2, 3 Hühner, wo sie Produkte herstellen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, wenn man die Welt verändern will, muss man es mit den Frauen versuchen. So die Männer ist es. Sind im Palaver. Genau, und weil die Männer palabern, dachten wir uns, dass wir hier drei Frauen einsetzen, die sich nochmal über die Wahlarena unterhalten. Das Ganze wurde am 22.09., also noch vor der Bundestagswahl, aufgezeichnet für alle, die das in der Zukunft hören. Und das Ganze ging natürlich dank Pandemie und auch dank persönlicher Zeitpläne über Zoom. Deswegen bitte nicht über mal gelegentliche Unterbrechungen oder Tonqualität wundern. Das ist halt die Gefahr des Terrains. Und jetzt ohne weiteres Palaver geht's los mit unserem Gespräch. Maxi und Dolonai, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Möchtet ihr euch kurz vorstellen in ein paar Sätzen? Genau, ich bin Maxi, ich bin 22 und studiere in Kiel Politikwissenschaft und Soziologie in den Endzügen. Genau, und ich war letzte Woche bei der Wahlarena mit Armin Laschet dabei. Ja, und ich bin Dolonai, ich bin 23 Jahre alt, sorry, 2 Jahre jünger geschätzt, und studiere Politikwissenschaft und Europäische Ethnologie, auch im Bachelor und auch fast fertig. Ihr wart letzte Woche Mittwoch bei Armin Laschet in der Wahlarena in Lübeck. Wollt ihr kurz erzählen, wie man überhaupt in die Wahlarena kommt? Wie kommt man darauf, sich dafür anzumelden und wie ist so der Prozess, um ausgewählt zu werden? Also meine Intention war quasi, dass ich gerne das Thema Außenpolitik und Entwicklungspolitik in den Wahlkampf bringen wollte, weil das irgendwie überhaupt nicht thematisiert wurde bisher, aber eben eins meiner Herzensthemen ist. Und ich mich da auch engagiere, ehrenamtlich bei One, das ist eine entwicklungspolitische NGO. Genau, und dann habe ich eben gesehen, dass man sich da bewerben konnte auf der ARD-Seite mit seiner Frage und so ein paar Infos zu einem selbst. Und dann gab es ein Vorgespräch und dann kam irgendwann glücklicherweise die Einladung. Okay, Dolonai, war das bei dir auch so? Ich bin als Begleitung mitgegangen mit Maxi zusammen. Also wir sind zusammen bei One aktiv, bei der NGO und dementsprechend war das quasi auch ein Anliegen von mir, aber Maxi hatte sich halt eben drauf beworben und wurde dann auch angenommen. Und dementsprechend war ich sehr glücklich darüber, sie begleiten zu können. Okay, also heißt, man darf in der Wahlarena immer mit einer Begleitperson kommen? Genau, also jetzt gerade durch die Pandemie ist es halt ein bisschen verkleinert, aber genau, prinzipiell darf man jemanden mitbringen. Einige durften mehr Leute mitbringen, ich durfte eine Begleitung mitbringen. Alles klar. Welchen Eindruck hattet ihr denn von Armin Laschet an dem Abend? Also das war eigentlich genauso, wie man sich ihn vorstellt, so wie man ihn quasi aus dem Fernsehen kennt. Also da hat sich eigentlich nicht so viel geändert tatsächlich. Ja, der hat halt so ein bisschen schwammig geantwortet bei den meisten Fragen und das hatte ich aber auch schon vorher so erwartet quasi. Und manchmal wurde es dann auch ein bisschen unhöflich, ein bisschen patzig. Und dementsprechend haben sich quasi unsere ersten Eindrücke quasi bestätigt. Bei dir auch? Ja, voll. Also das war auch mein Eindruck schon, als er reinkam, so mit seinem ganzen Wesen. Also genau wie im Fernsehen eigentlich. Okay, gab es denn eine Frage, die euch besonders überrascht hat an dem Abend? Ja, vor allem sehr vielfältige Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen irgendwie. Und ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, dass einer gefragt hat, also ihn wirklich so direkt gefragt hat, warum er nicht zurücktritt, beziehungsweise wann er denn zurücktreten wird. Vielleicht auch eine Frage, die euch im Nachhinein auch noch im Kopf geblieben ist? Also eine Frage, die bei mir sehr stark hängen geblieben ist, war von der einen Person, die auch von der Flutkatastrophe betroffen war und die dann da ganz konkret gefragt hat, weshalb Deutschland dann noch so wenig gemacht hat, quasi um die Familien und die Leute vor Ort zu unterstützen. Und da hat er eine sehr konkrete Frage eigentlich gestellt. Und da hat es mich auf jeden Fall sehr stark verwundert und auch tatsächlich ziemlich sehr bedrückt, dass dann zwar auch eine konkrete Antwort kam, aber dass diese Antwort wirklich überhaupt nicht auf die Lebenssituation der Person dann irgendwie abgeschnitten war, weil die Person war ja auch so alt wie wir tatsächlich, ich glaube 22, so alt wie Max hier also. Und dementsprechend war das ja klar, dass er jetzt nicht unbedingt einfach einen Kredit beziehen kann. Und dass es dann in Ordnung ist, wenn er dann irgendwie im Nachhinein dann ein paar Jahre später dann das Geld zurückbekommt. Also er braucht halt jetzt das Geld. So, und er kann jetzt gerade als Student natürlich nicht so einen hohen Kreditrahmen bekommen. Das bringt mich eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, wart ihr allgemein mit seinen Antworten denn zufrieden? Ich hatte jetzt ja vorhin schon gesagt, dass wir schon erwartet hatten, dass er ein bisschen schwammig antworten könnte. Das ist ja grundsätzlich eigentlich auch sogar ganz typisch tatsächlich für Politiker und für Politikerinnen, dass sie dann sehr häufig sehr viel ausholen dann quasi. Und das war dann halt eben bei ihm dann aber auch ziemlich stark, muss ich sagen. Der hat dann ja auch erstmal persönlich Bezug genommen zu der Frage, hat dann erstmal erklärt, dass er sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, dass Entwicklungszusammenarbeit auch so eine Herzensangelegenheit bei ihm ist, weil das irgendwie das erste Thema ist, mit dem er sich beschäftigt hat, als er in den Bundestag reingekommen ist. Und dann ist er erst später auf unsere Frage so richtig eingegangen. Und da hat er dann halt ihm das erzählt, dass es wichtig ist, mit dem afrikanischen Kontinent zusammenzuarbeiten und das dortige Potenzial auszuschöpfen, so nach dem Motto, vor Ort mal die Menschen machen lassen. Und damit hat er aber eigentlich so Deutschlands Verantwortung außen vor gelassen. So, also klar, in Afrika gibt es, oder in afrikanischen Ländern gibt es sehr viel Potenzial, aber es geht halt eben auch darum, wie Deutschland sich dafür einsetzen kann und diese verantwortungsbewussten Rolle eben nachkommen kann. Das war ja unsere konkrete Frage. Und dann ging es dann irgendwie wiederum sehr wenig um Deutschland tatsächlich. Ja, voll. Also das war auch mein Eindruck. Also was halt sehr positiv war auf jeden Fall, dass er gesagt hat, die 0,7% des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, da steht er auf jeden Fall auch dahinter. Das war wichtig, aber dann irgendwann driftete es so ab und dann hieß es irgendwie, ja, Frauen können sich ja irgendwie auch einen kleinen Betrieb aufbauen, so mit 2, 3 Hühnern. Und da haben selbst die Moderatoren irgendwie gesagt, okay, nee, wir müssen ihn da jetzt unterbrechen, weil keine Ahnung, wohin das noch führen wird. So. War das in eurer Meinung also aussagekräftig für den ganzen Abend, wie er dann die Frage beantwortet hat? Ja, schon. Also zum Beispiel auch die Frage zu den Frauenhäusern, das war auf jeden Fall auch richtig, richtig krass, weil die eine, die da eben arbeitet, da von ihrem, also von ihrer harten Arbeit einfach erzählt und er irgendwie dann so dasteht, ja, ich war ja Frauenminister, ich weiß ganz genau auch, wie das alles so abläuft und das auch nicht wirklich ihre Frage beantwortet hat und so, also ja, schon. Ihr seid ja beide noch junge Wählerinnen, wenn auch nicht mehr Erstwähler, aber das ist ja quasi schon so eine eigene Gruppe, die jungen Leute. Was erwartet ihr als Mitglieder dieser Gruppe an jungen Wählern denn von der Wahlarena? Und was habt ihr für Erwartungen, die vielleicht ältere TeilnehmerInnen so nicht mehr haben? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Chance, die auch wir wahrgenommen haben, eben als junge Menschen eine Frage stellen zu dürfen und irgendwie da auch so ein Thema mit reinbringen zu können, was uns halt beschäftigt. Und ich glaube, da ist die Wahlarena auch einfach ein schönes Format dafür. Zum Beispiel Cassie, die ja auch mit uns bei One engagiert ist, die hat ja auch eine Frage zur Impfgerechtigkeit gestellt bei Scholz. Und genau, das wäre vielleicht sonst nicht möglich gewesen, wenn da nicht junge Menschen irgendwie die Möglichkeit hätten, eine Frage zu stellen. Und was würdet ihr quasi von der kommenden Regierung fordern als Teil dieser Gruppe der jungen Wähler? Also ganz wichtig auf jeden Fall, dass halt eben unsere Interessen auch mit bedacht werden. Das ist ja kein Geheimnis quasi, dass die Mehrheit der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung eben deutlich älter ist als wir und dementsprechend halt eben unsere Themen quasi, die uns auf dem Herzen liegen, dass die einfach wirklich sehr wenig bedacht werden oder irgendwie so ein bisschen hinausgezögert werden von den Maßnahmen her. Und dementsprechend wäre es für uns auf jeden Fall ein wichtiges Anliegen, dass zum Beispiel die SDGs beachtet werden, dass da konkrete Maßnahmen dann eben folgen, dass es da klare Antworten gibt und klare Pläne quasi, wie man sie umsetzen kann und auch die Agenda 2030 dann dementsprechend einhalten kann. Nee, genau, ich wollte nur noch ergänzen, dass wir halt mit unseren Forderungen und unseren Wünschen auch ernst genommen werden sollen, dass nicht so abgetan wird wie, ja, die haben eh keine Ahnung und die sind noch voll jung und so, weil es geht halt um unsere Zukunft und es werden halt jetzt Entscheidungen getroffen, die uns noch für Jahrzehnte begleiten. Hat euch die Teilnahme an der Wahlarena denn irgendwie dabei geholfen, eure Wahlentscheidung zu beeinflussen? Oder hat sie sich irgendwie verändert dadurch? Vor der Wahlarena war ich tatsächlich noch unentschlossen, wie ich jetzt meine Stimme abgeben würde. Und dementsprechend war das für mich auf jeden Fall ein sehr wertvolles Ereignis, auf jeden Fall jetzt bei der Wahlarena mit dabei gewesen zu sein. Ich muss aber dazu sagen, dass für mich die CDU nicht in Frage gekommen ist, so. Aber so konnte ich das nochmal wirklich ganz klar für mich begründen und ich konnte meine Meinung verfestigen, weil es auch natürlich auch in meinem persönlichen Umfeld einige CDU-Wähler und Wählerinnen gibt. Und dementsprechend hat es mir auf jeden Fall geholfen, da quasi bessere Antworten zu haben und schlagfertiger zu sein oder eben meine Antwort oder meine Haltung irgendwie begründen zu können. Ja, das war bei mir auf jeden Fall ähnlich. Also ich bin vor allem eben mit der Intention da rein, dass ich gern von der CDU und dann eben stellvertretend von Armin Laschet irgendwie ein Statement zu meinem konkreten Anliegen haben wollte. Aber prinzipiell glaube ich, dass so eine Wahlarena, also auch wenn man sich das im Fernsehen anschaut, schon sehr hilfreich auch sein kann, wenn man noch unentschlossen ist, weil da auf jeden Fall andere Fragen gestellt werden als beispielsweise in den Triellen, die ja vorher irgendwie journalistisch aufgearbeitet werden. Ja. Genau, vielleicht sollte ich das noch mal konkreter fragen. Also die Teilnahme in der Wahlarena, merke ich, war also eher so eine Verfestigung der eigenen Meinung, weil es ja bei euch auch irgendwie die CDU war, die ja bei, sage ich mal, JungwählerInnen jetzt nicht so beliebt ist wie zum Beispiel die Grünen. Würdet ihr sagen, dass der Wahlarena zuzuschauen bei allen drei KandidatInnen, dass das euch geholfen hat, euch zu informieren und die Wahlentscheidung zu festigen? Doch, würde ich auf jeden Fall so bestätigen, tatsächlich. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, jetzt alle drei Wahlarenen anzuschauen und zu gucken, wie die dort reagieren auf die Fragen. Halt einfach, weil es auch Fragen waren, die halt wirklich aus der Bevölkerung selbst herauskamen, ne? Und dementsprechend fand ich das sehr hilfreich. Ja, also vielleicht auch nochmal als Ergänzung dazu. Also man bewirbt sich zwar mit einer Frage, aber uns wurde halt auch nochmal kurz vor der Sendung gesagt, so selbst wenn ihr was komplett anderes fragen wollt, so ist es total okay. Also ihr seid hier mit eurem Anliegen und ihr könnt alles fragen, was ihr wollt, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, auch einfach ganz schön zu sehen, wie die beiden Kandidatinnen, die eine Kandidatin halt auf so ja, normale BürgerInnen quasi reagieren. Und auch wenn da mal kritischere Nachfragen kommen oder irgendwie was so ein bisschen zugespitzt ist oder so, das ist, glaube ich, ganz schön zu beobachten und hilft bei so einer Wahlentscheidung, wie die Person halt so als Mensch in der Interaktion ist. Wie war Armin Laschet denn dann, als die Kameras aus waren? Also so der Teil, den man dann nicht im Fernsehen sieht. Man sieht ja immer im Fernsehen, dass sie dann, also dass die KandidatInnen dann sagen, bitte geben Sie mir nach der Sendung Ihre Nummer zum Beispiel, dann reden wir nochmal drüber. Habt ihr davon was gemerkt, dass das danach wirklich dann noch zum Gespräch kam? Also es kamen auf jeden Fall einige und wollten noch Fotos machen mit ihm, aber ich glaube, so richtig tiefe inhaltliche Gespräche gab es nicht. Er hat auch nicht, also nicht wirklich viel Zeit irgendwie danach dann noch da verbracht, so wie ich das wahrgenommen habe. Weißt Ja. du noch, wie lang ungefähr das dann noch so ging? Ich glaube maximal 10 Minuten, wenn überhaupt. Also wir haben noch vor dem Wahlarena-Schild ein Bild gemacht von uns beiden und dann sind wir rausgegangen und da kam er eigentlich dann auch schon fast. Also das war nicht lange. Möchtet ihr noch mal kurz sagen, was quasi die wichtigsten Forderungen der jungen Generation sind bei dieser Bundestagswahl? Also ich glaube, dass die, was Gudula ja auch schon angesprochen hat, die SDGs, also die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, einfach was sind, was junge Menschen gerade beschäftigt. Also die sind ja unglaublich vielfältig von der Beendigung der extremen Armut, über Geschlechtergerechtigkeit bis zur Klimafrage. Also wir sehen ja, dass junge Menschen einfach wahnsinnig engagiert sind, wenn es darum geht, dass wir mehr Klimaschutz brauchen und den auch einzufordern. Und ich glaube, die Nachhaltigkeitsziele sind da einfach eine gute Richtschnur, auch für die kommende Regierung, zu sagen, okay, wir setzen uns da jetzt wirklich ran und wir überlegen uns da konkrete Maßnahmen, das umzusetzen. Und dann würde ich noch gerne wissen, wie es in eurem Umfeld aussieht. Also man sagt ja irgendwie immer, oder zumindest hat man das früher gesagt, die jungen Leute sind sehr politikverdrossen. Jetzt seid ihr ja anscheinend sehr politisch engagiert, aber wie sieht das quasi bei euren Freunden aus? Gibt es da noch Menschen, die eher verdrossen sind? Das ist ganz interessant, weil wir hatten schon darüber gesprochen mit Maxi zusammen. Und bei uns ist halt eher so, dass unsere Freunde auf jeden Fall überhaupt nicht politikverdrossen sind. Also ganz im Gegenteil, die sind sogar engagiert und interessiert auf jeden Fall und haben sich auch schon mehrere Wochen und sogar Monate jetzt im Voraus schon damit beschäftigt und auch wirklich ziemlich stark damit auseinandergesetzt, wie sie jetzt ihre Stimme quasi verwenden werden, auch strategisch gesehen dann quasi. Ne? Also das war, fand ich auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten quasi, dass die Politikverdrossenheit, die quasi eigentlich immer ja, so ein bisschen erwartet wird von der jungen Generation, dass sie eigentlich gar nicht so wirklich zutrifft, dass es gar nicht stimmt. Witzigerweise ist es bei mir so im persönlichen Umfeld, dass eher die Erwachsenen, also die deutlich Älteren, die jetzt schon lange Zeit gewählt haben, dass sie dann entweder sehr standhaft sind mit ihrer Wählerstimme und jetzt quasi immer noch das wählen, was sie auch schon vor 10 Jahren gewählt haben und vor 15, 20 Jahren. Und aber auch andererseits, dass da sehr viel Verärgerung herrscht und dass jetzt quasi einerseits sehr unentschlossen sind, aber auch andererseits gar nicht wählen möchten. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung zu sehen. Und dadurch, dass wir jetzt beide aber quasi im Fernsehen waren, habe ich ganz vielen Leuten Bescheid gegeben, also auch sehr vielen Erwachsenen, meinen Nachbarn und den Ü-50ern und hier und da. Die haben alle gespannt zugeguckt und konnten aber hinterher dann sagen, wie sie den Auftritt von Laschet dann fanden und haben dann tatsächlich sich dann noch irgendwie nochmal damit befasst quasi, wie sie jetzt ihre Stimme abgeben werden. Deswegen war ich da sehr glücklich drüber, dass wir auf diese Art und Weise dann quasi noch ein paar politikverdrossene Erwachsene mit reinholen konnten. Okay, das ist doch irgendwie ein schöner Abschluss. Jetzt habt ihr schon öfter erwähnt, dass ihr quasi für diese Organisation One quasi im Auftrag von denen in der Wahlarena wart. Möchtet ihr noch mal ein bisschen was darüber erzählen? Also wie seid ihr dazu gekommen? Genau, wir waren nicht im Auftrag von denen da, sondern das ist halt einfach so, wir engagieren uns da und da hat es einfach ganz gut gepasst. Genau, und One ist eine entwicklungspolitische NGO, die eben vor allem Lobby- und Kampagnenarbeit macht. Also das bedeutet, wir sammeln irgendwie keine Spenden ein und haben auch keine Hilfsprojekte in Entwicklungsländern vor Ort oder so, sondern wir sprechen eben mit PolitikerInnen und Kandidierenden darüber, dass uns die Agenda 2030, also die Nachhaltigkeitsziele, ganz wichtig sind und da eben vor allem das Erste, also das Ende von extremer Armut. Genau, und wir haben jetzt gerade zur Bundestagswahl eben auch die One-Vote-Kampagne, wo wir uns mit ganz vielen Kandidierenden getroffen haben und auch mit allen drei KanzlerkandidatInnen. Und die quasi den Artikel One unterzeichnet haben, in dem quasi steht, dass sie sich für globale Gerechtigkeit und die Agenda 2030 einsetzen werden. Gut, dann war es das eigentlich schon mit meinen Fragen. Dann, ja, schönen Tag noch. Danke, cool. Dir auch. Vielen Dank.